34. Sobald man nicht überarbeitet wird, gleich kümmert man sich um andere Dinge und steckt seine Nase in Sachen, die einen gar nichts angehen, die einen nur auf Ideen und Gedanken bringen, die verderblich sein müssen, wenn man sie pflegt und hätschelt. Seemann, bleib bei deinem Ruder und bei deinem Farbenpott, dann bist du auch immer ein braver Seemann und ein anständiger Kerl. Der Ingenieur ließ einen Kohlenbunker aufschrauben, der nahe den Kesseln lag, weil der Bunker für Ladung gebraucht werden sollte. Jetzt konnte man die Kohlenschächte des Kesselraumes schön und reichlich auffüllen. Und als die Schächte aufgefüllt waren, der Bunker leer war und Eurike die Ladung übernommen hatte, begann eine wollüstige Zeit. Sie dauerte nur 3 Tage, dann waren die Schächte wieder leer, aber es waren doch schöne Tage gewesen, ganz unvergesslich. Die Tage der Galeerensklaven, wenn die Segel voll sitzen und nur tote Kreuzfahrten gemacht werden. Sie bleiben angeschmiedet, damit sie die Gewohnheit nicht verlieren, sie werden weiter gepeitscht, damit sie das Gefühl nicht verlieren und nicht an Aufruhr denken, sie müssen weiter arbeiten, damit die Muskeln nicht zu schlapp werden, aber sie dürfen sich hin und wieder einmal ausruhen und den Kopf auf die Riemenstangen fallen lassen, weil unter den vollen Segeln die auslegenden Riemen bremsen und nicht in Richtung wirken. Auch volle Kesselschächte können bremsend wirken, wenn man zu lange ruht. Sie hätten den Kesselraum so verstopfen können, dass der Heizer nicht zu arbeiten vermochte, vielleicht gar Feuer ausbrach. Die Ladung wurde auf offener See eingenommen. Irgendwo an der Küste Portugals musste es sein, denn die Bootsleute sprachen Portugiesisch. Es ging ähnlich zu wie weiter südlich an den Küsten Afrikas das Ausladen. Auch hier kamen 3 Mann zuerst an Bord, die wie Fischer aussahen, jedoch keine Marokkaner waren. Auch sie gingen mit dem Skipper in dessen Kabine. Es wurde geladen, es wurden Zahlen in Englisch gerufen und niedergeschrieben. Dann zogen die Boote mit ihren Fisch- und Apfelsinenladungen wieder ab in alle Richtungen hinaus. Zuletzt stiegen auch die 3 Mann in ihr Boot und setzten ab. Diesmal gab es kein großes Nachsturmfrühstück, sondern nur Kakao und Stollenkuchen mit Rosinen. Es gab ja auch nichts zu schwören. »Denn was soll man da auch schwören?«, sagte Stanislav. »Wenn da einer kommt, hebt die Luke auf, guckt rein und sieht die Kisten. Was willst du da schwören? Kannst doch nicht gut schwören, es ist keine Kiste da, wenn der Mann sie in der Hand hat. Aber da kommst du auch gar nicht zum Schwören. Da sind die Kisten und fertig. Kann nur der Skipper schwören, wo er mit den Kisten hin will. Und der wird ihnen schon was schwören. Da kannst du Schlacke drauf fressen.« Jetzt hatten wir feine Wachen. Wenn ausgeschlackt war, wurden die Aschenfälle gezogen, dann hob ich dem Kohlepfeil das Schürzchen hoch und der Kesselraum lag voll, Vorrat mit eingeschlossen. Da kroch ich in einer Wache in der Nacht mal so rum in den Eingeweiden. Manchmal findet man ganz angenehme Dinge, Nüsse, Apfelsinen, Tabakblätter, Zigaretten und anderes. Manchmal muss man die Kisten aufmachen und sehen, ob neue Hemden drin sind oder Stiefel oder Seife. Moral wird einem ja nur darum gelehrt, damit die, die alles haben, alles behalten können und das Übrige noch dazu kriegen. Moral ist die Butter für die, denen das Brot fehlt. Man muss die Kisten nur wieder gut zumachen und darf das Hemd und die Stiefel nicht gleich anziehen. Wenn es rauchig wird, verkauft man es besser im nächsten Hafen. Nimmt jeder ab. Der Seemann ist billig. Er spart ja die Ladenmiete und kann deshalb unter Fabrikpreisen verkaufen. Ausgaben hat man freilich auch. So leicht ist es nicht, an die Kisten zu kommen. Man muss Schlangenmensch sein. Das hatte ich ja gelernt. Jeden Tag ein paar Mal Training. Wenn man nachließ, spürte man es sofort an den verbrühten Armen und den verschmorten Stellen auf dem Rücken. Es hatte auch seine Schwierigkeiten, in den Laderäumen rumzuwirtschaften und seine Ware zu suchen und in Empfang zu nehmen. Da rutscht so eine Kiste, ein paar andere rutschen nach und man ist gefangen, in der Falle oder zu breit zerquetscht. Licht hat man ja keins, sondern Wachszündhölzchen, damit man den Waren heimleuchten kann. Die Eurike fuhr keine echten Werte. Sie fuhr Totenwerte. Alte Schrauben versichert als Corned Beef. Aber diese Einladungen und Ausladungen ließen meinen Geschäftssinn nicht ruhen. Das waren keine alten Schrauben und das waren auch keine Zementfüllungen. Die Marokkaner und die guten Leute von Algier machen sich nichts aus Schrauben und gebackenem Zement. Außerdem hatte ich gesehen, dass nur 1 Rettungsboot dicht war und dass die Offiziere mit dem Skipper auf Wertschätzung standen. Die 2 Offiziere beanspruchten Boot 2. Sie durften nicht mit in Boot 1, dann wären Skipper und Offiziere erschlagen worden, weil man wusste, was los war. Ein 2. Boot mussten sie schon klar machen. Die beiden anderen Boote waren ja für den Bootsmann, die ABs, den Kesselgang und einen Ingenieur. Wenn der zweite Offizier mit zum Skipper in Boot 1 stieg, das fiel niemand auf. Aber beide Offiziere durften nicht rein. Solange also nicht Boot 2 überholt war, konnte der Eurike nichts geschehen. Geschah ihr trotzdem etwas, dann lag der Fall treu. Und alles konnte in Boot 1 steigen. Und wer nicht Platz hatte, wurde rausgepfeffert. Da packen alle Hände zu. Dann ist es auch nicht nötig, Zeugen zu verheiligen, weil alles, was heimkommt, bester Zeuge ist. Denn es war eine treue Beerdigung. An der Versicherung kann keine Maus knabbern. Boot 2 also war für mich das Signal für die Beerdigung. Es war noch knistertrocken, also hatte auch die Eurike noch andere, treue Werte an Bord und nicht nur reine Totenwerte. Wenn es auch Blender waren, so wollte ich doch wissen, was die Blender im Magen hatten. Wissenschaft macht sich manchmal bezahlt. Da war ich drin im Laderaum und betrachtete mir die Kisten. Garantiert echtes schwäbisches Pflaumenmus. Garantiert reine Früchte und Zucker. Kein Farbzusatz. Erste schwäbische Pflaumenmusfabrik AG. Oberndorf am Neckar. Wir sind schöne Esel. Da fressen wir die Schmierseife rein, die Margarine heißt, und hier liegt das schönste schwäbische Pflaumenmus stapelweise aufgeschichtet. Oh, Stanislav, ich habe dich für einen hochintelligenten Burschen gehalten, aber du bist das größte Rindvieh auf Erden. Das war mein erster Gedanke. Stanislav hatte immer ein so großes Maul, er tat immer so klug, er wusste immer alles, wusste immer, wohin die Eurike ging und wohin sie nicht ging. Aber das Pflaumenmus hatte er doch nicht entdeckt. Kisten aufmachen ist Spielerei, wenn man Übung hat. Feine große Büchsen. Das gibt ein Fressen morgen, dick drauf geschmiert auf das warme Brot. Mir lief das Wasser im Munde zusammen. Garantiert reine Früchte und Zucker. Kein Ersatz aus deutscher Rübenzeit. Reine Früchte und Zucker. Die Marokkaner wissen schon, was gut ist. Schwäbisches Pflaumenmus aus der ersten Pflaumenmusfabrik ist besser als Datteln und Rosinen. Mit dem Meißel, den ich zum Aufmachen der Kiste gebraucht hatte, öffnete ich jetzt gleich eine Büchse. Ich war mit zwei Büchsen zum Bunker gekrochen, wo ich ja meine Lampe unbekümmert brennen durfte. Es konnte mir schon keiner raufkommen, weil ich das Brett, das über zwei Streben lag und das zur Bunkerluke führte, weggezogen hatte. Von den Ingenieuren wäre sowieso keiner über das Brett gegangen, denn das erforderte Mut. Besonders stark war das Brett nicht, und es war auch nicht mehr neu. Es war nicht ausgemacht, ob es heute oder morgen brach. Und wenn es brach oder wenn man beim Drübergehen infolge eines unerwarteten Stampfers der Eurike das Gleichgewicht verlor, so sauste man 20 Fuß tief runter in den Kesselraum und schlug sich auf dem Wege dahin einen Schädelbruch, wenn man Glück hatte. Wenn Pech, so war es schon ganz egal, ob man einen oder 10 Schädelbrüche bekam. Aber besser ist besser, dachte ich. Und darum hatte ich das Brett weggezogen. Die Büchse war auf. Es war keine Blendung. Verflucht nochmal. Es war tatsächlich garantiert reines Pflaumenmus. Offenbar hatte ich Goldstaub erwartet, weil ich so erstaunt war. Das hätte ich von der Eurike nicht gedacht. Sie fährt treues, echtes Gut. Und ich habe das arme Weib unter Verdacht gehalten, dass sie Deklarierungen kleistert und Blender fährt. Man soll doch nie voreilig urteilen, wenn man es mit Weibern zu tun hat. Man soll nicht voreilig urteilen, wenn man es mit... Schmeckt das Zeug? Schmeckt ganz gut. Schmeckt... Na, warte mal. Schmeckt etwas ranzig. Nein, schmeckt nach was denn zum Donnerwetter nochmal? Die haben Kupfermünzen reingetan, die Säue, damit die Pflaumen Farbe behalten sollen. Garantiert kein Farbzusatz. Ist keine Farbe, aber schmeckt danach. Wollen doch nochmal kosten. Ja, Teufel, schmeckt nach Grünspan, direkt nach Messing. Kann ich nicht essen auf Brot. Werde den Geschmack nicht los. Frisst sich auf der Zunge ein und klitscht gegen den Gaumen. Vielleicht nur oben so schlimm. Gehen wir mal tiefer mit dem Finger in die Schote. Was ist denn das? Da sind ja noch die ganzen Pflaumenkerne drin geblieben. Das ist mir ja auch eine Marmelade. Scheint echt schwäbisch zu sein, die Kerne alle drin zu lassen. Na, was ist denn das? Merkwürdige Pflaumen, die echt schwäbischen Pflaumen, haben sehr mysteriöse Kerne. Die Kerne sind ja, Gott verflucht nochmal, aus Blei. Tatsächlich aus Blei. Und damit das Blei nicht beschädigt wird, hat es einen weißen Stahlpanzer. Und jeder Kern steckt auf einer Messinghülse, daher der Messinggeschmack. Und in den Hülsen, was ist denn da drin? Zucker. Feiner Zucker. Schwäbischer Zucker muss das sein. Ist schwarz und schmeckt ganz salzig. Garantiert reine Früchte und Zucker. Feine Blender. Man soll nicht voreilig urteilen, Ulrike. Dann ging ich auf die zweite Reise. Mausefallen. Dass Marokkaner so wild auf Mausefallen sein sollten, glaubte ich nicht. Es waren wirklich Mausefallen in den Kisten. Als ich aber nach den Kernen suchte, fand ich Mausefallen ohne Fallen, mit einem R am Ende. Mauser. Da waren Kisten mit Kinderspielzeug, Blechautos mit aufziehbarem Federwerk. Ich suchte nicht nach den Kernen und sparte mir die Mühe. England war viel besser und viel gründlicher vertreten als Belgien und benachbarte Gebiete. Belgien hatte Zuckerwaren beigesteuert und England Kasserollen aus Weißblech. Die Marokkaner und die Algerier haben ganz recht. Spanien den Spaniern, Frankreich den Franzosen und China den Chinesen. Wir lassen keine Chinesen rein. Aber wenn die uns nicht reinlassen, dann ist unser Rot-Weiß-Blau-Hurra-Hurra-Hurra befleckt, bedreckt, beschied und muss mit Blutfleckseife ausgewaschen werden. Yes, Sir. Hey, Skipper, auf mich kannst du zählen. Du machst das Geschäft und ich habe das Wohlgefallen. 35. Stanislav, nun sag mal, warum frisst du denn die Margarine immer nur so in dich hinein? Hast du denn gar kein Schamgefühl? Was willst du machen, Pip-Pip? Erstens habe ich Hunger und zweitens kann ich doch nicht meine Lumpen auskochen, den Saft eindicken und dann als Marmelade aufs Brot schmieren. Hab doch weiter nichts aufs Brot. Und immer das trockene Brot hinunterwürgen? Mensch, du wirst ja ganz duselig davon. Kriegst ja Betonfundamente in den Bauch. Du bist schön dumm, sagte ich nun. Weißt du, dass wir Marmelade geladen haben? Natürlich weiß ich, sagte Stanislav ruhig weiterkauend. Warum machst du denn nicht eine Kiste dicht? Fragte ich. Das ist doch keine Marmelade für uns. Warum denn nicht? Die ist bloß gut für Marokkaner, Algerier, Spanier und Franzosen. Und natürlich besonders für die Lieferanten. Ganz besonders für die. Aber für uns, für dich und für mich, ist das keine Marmelade. Die kannst du nicht verdauen. Die kannst du nur verdauen, wenn man sie dir in die Rippen pfeffert. Aber dann kriegst du die Lauferei, da läufst du gleich so sehr, dass du deinen Urgroßvater noch einholen und mit ihm zusammengehen kannst. Der wird doch nicht etwa... Ich platzte gleich raus. Weißt du denn etwa schon, was da drin ist? Du hast doch nicht etwa... Nachgesehen? Für was für ein großes Kamel hältst du mich denn eigentlich? Die drei Edlen waren noch beim Skipper in der Kabine und oben wurde noch die Luke dicht gemacht, damit ja auch niemand dran kann, da hatte ich schon eine Kiste auf. Ich brauch doch nur lesen, Pflaumenmus oder Marmelade oder dänische Butter oder Corned Beef oder Ölsardinen oder Schokolade. Da bin ich doch auch schon dahinter. Da ist aber tatsächlich Pflaumenmus drin, erwiderte ich. Es ist immer was drin, aber das kannst du nicht essen. Das schmeckt zu sehr nach Grünspan. Stirbst an Blutvergiftung. Auf der letzten Reise, ehe du raufkamst, da hatten wir Corned Beef. Natürlich auch Blender. Aber ich habe gründlich abgehäutet, das kann ich dir sagen. Das war fein. Da war nichts dran. Das war an Pergament gefettet. Manchmal hat man eben Glück. War gute amerikanische Ware. Ging nach Damaskus oder da herum. Wie waren denn die Knochen? Die Knochen? In Korn und... Ach so, die Knochen meinst du. Das waren Karabben. Karabben. Karabiner. Made in USA. Feines Modell. Da hat der Skipper schwer Draht gezogen. Da gab es Cognac, Rinderbraten, Huhn und frisches Gemüse. Da musste nicht nur das Maul, da mussten auch die Glotzen und die Riecher gepflastert werden. Ein französischer Jäger kriegte uns auf, ehe wir raus waren. Die haben geschnüffelt, mit Zigaretten und mit Franken rumgeschmissen, aber mussten wieder abziehen und dem Skipper Verbeugung machen. Hat denn keiner für die gewinkten Franken gepfiffen? Bei uns, auf der Eurike. Wir sind alle Dreck und haben nichts mehr zu melden. Wir sind tot. Du auch. Na und sieh mal, jemand anders ins Portemonnaie sehen oder in den Glasschrank gucken oder Kisten aufmachen, in einem Schuppen oder auf der Eurike, dem Zweiten und dem Ersten noch dazu den Hammer an den Schädel feuern, das ist alles Ehrensache. Behältst du immer den Kopf hoch, behältst du immer deinen Murr, deinen Stolz. Aber pfeifen bei der Polizei oder da auch nur mit einem Fingernagel helfen, das ist schäbig. Da kannst du dir nicht mehr in die Augen gucken. Wenn die was wollen, lass sie doch machen. Aber du bist doch ein anständiger Kerl. Da putzt man den Burschen nicht die Brillengläser. Ich will lieber auf der Eurike und mit der Eurike verrecken, als mit einem Polizisten tauschen. Wir lagen auf der Reede an der portugiesischen Küste, um Deckungsgut einzunehmen und die Eurike zu klären. Die Eurike war plötzlich in Verdacht gekommen. Deshalb nahm der Skipper nur echtes Gut ein und ließ sehr saubere Deklarierungen gegen die Eurike laufen, an denen auch nicht ein Pünktchen zu deuteln war. Es war sehr billiges Gut, denn Hohes vertraute der Eurike niemand an. Wer sie kannte, nicht. Aber da gibt es ja so unendlich viel Gut, das an sich keinen besonderen Wert darstellt, aber doch gefahren werden muss und doch wieder zu gut ist, um nur als Ballast zu gehen. Den Wert bekommt dieses Gut erst, wenn es abgeliefert wird. Nach 5 Uhr des Nachmittags hatten wir nichts mehr zu tun und die Arbeit begann erst wieder am nächsten Morgen um 7. Das war die Arbeitszeit, wenn wir auf Reede oder am Kai in einem Hafen lagen. Die Arbeit in diesen Fällen war meist unangenehm, aber doch nicht gar so schwer wie auf der Fahrt. Hier war es dann, dass wir schon manchmal einige Stunden beieinander sitzen konnten, um in Ruhe zu schwätzen. Ein Schiff ist immer groß genug, dass man irgendwo sitzen kann, ohne dass man sich mit den Ellbogen stößt. So viele Leute auf der Eurike waren, so viele Nationen waren auch vertreten. Jede Nation hat ihre Toten, die leben und atmen, aber gegenüber der Nation doch tot für ewig sind. Manche Staaten haben ganz offen ihre Totenschiffe. Diese Totenschiffe nennt man dann Fremdenlegion. Wer sie überlebt, kann vielleicht ein neues Leben damit erkauft haben. Er hat einen neuen Namen erworben, der ihm bestätigt wird, und er hat einen neuen Platz in einer Nation gefunden, als wäre er als Säugling eben hineingeboren. Alle Kommandos auf der Eurike wurden in Englisch gegeben und alle Unterhaltung wurde in englischer Sprache gepflogen, weil sonst eine Verständigung nicht denkbar gewesen wäre. Es war ein höchst merkwürdiges Englisch. Nur der Skipper sprach ein reines, fehlerfreies Englisch. Alle übrigen dagegen sprachen etwas, was mit Englisch so gut wie nichts zu tun hatte. Es war Eurikisch, eine eigene Sprache. Wie die Sprache klang und herauskam, lässt sich nur schwer schildern. Jeder Seemann weiß 2 Dutzend englische Worte. Und jeder weiß 3 bis 6 Worte, die der andere nicht weiß, aber von ihm lernt durch das Zusammenleben an Bord, wenn nur Englisch gesprochen wird. Dadurch eignet sich jeder in kurzer Zeit etwa 200 Worte an. 200 Worte der englischen Sprache auf diese Weise, aber nur auf diese Weise gelernt und dazu die Zahlen, die Namen der Tage und Monate in Englisch, ermöglichen einem Menschen, alles das klar und zweifelsfrei auszudrücken, was er innerhalb dieses Kreises sagen will. Ganze Romane kann er mit diesem Sprachschatz erzählen. Er kann natürlich kein englisches Buch lesen und noch viel weniger eine englische Zeitung. Wohl keine andere europäische Sprache kann diesen Vorteil ihren Schülern bieten, sich so leicht und so rasch im Leben verwenden zu lassen. Ehe ich aber Eurikisch verstand und mich in Eurikisch ausdrücken konnte, vergingen viele Tage. Hätte ich Worte und Wortverbindungen so gebraucht, wie ich sie seit meinen ersten nassen Windeln gehört und geplappert hatte, würde mich niemand auf der Eurike, der Skipper vielleicht ausgenommen, verstanden haben. Und man würde mir kaum geglaubt haben, dass ich in der Tat Englisch spräche. Wie war das eurikische Englisch entstanden? Und wie war das Englisch auf anderen toten Schiffen entstanden? Das Sprachengewirr unter den Angehörigen der verschiedenen Nationen, die auf der Eurike fuhren, machte eine gemeinsame Sprache notwendig. Da jeder, wenn er nur ein paar Wochen zur See fährt, einige englische Brocken weiß und einige andere gleich mitbringt, so ergibt sich ganz von selbst das Englisch als Kommando- und Umgangssprache. Da ist das Wort First Mate, erster Offizier, das die meisten wissen. Und da ist das Wort Money, das jeder weiß. Nun aber kommt die lebendige Entwicklung, eine Sprachentwicklung, wie sie sich nicht nur auf der Eurike zeigte, sondern wie sie sich in ganzen Völkern zeigt und von jeher gezeigt hat. Maid wird in London West ganz anders ausgesprochen als in London Ost. Und der Amerikaner spricht 80% der Worte anders aus als der Engländer. Und sehr viele schreibt er auch ganz anders und verwendet sie in ganz anderen Ideenverbindungen. Der Zimmermann hat das Wort First Mate nie in England gehört, sondern von einem Schweden, der das Wort von einem Seemann aus London Ost gehört hatte. Der Schwede konnte es schon selbst nicht richtig aussprechen, außerdem hatte er es noch in dem üblen Petticoat Lane oder Cockney Dialekt gehört, den er für die richtige und allein gültige Aussprache halten musste, weil er ja das Wort von einem Engländer vernommen hatte. Wie das Wort nun von dem Zimmermann ausgesprochen wurde, kann man sich vielleicht vorstellen. Ein Spanier bringt die Aussprache des Wortes Money, ein Däne bringt Coal, ein Holländer Bread, ein Pole Meal, ein Franzose Storm und ein Deutscher Water. Das Wort First Mate läuft durch alle Stadien der Laute, die ein Mensch geben kann. Fäust Moat, Fürst Meid, Forst Meat, Fist Mäht und noch so viel mehr, als Leute auf der Eurike sind. Nach einer kurzen Zeit aber schleifen sich die verschiedenartigen Aussprachefärbungen gegeneinander ab und es kommt zu einer einheitlichen Aussprache, in der sich alle die Tonfarben wiederfinden, in abgeschwächter Form. Wer neu hinzukommt, selbst wenn er genau weiß, wie das Wort richtig ausgesprochen wird, ja selbst wenn er Professor der Phonetik in Oxford wäre, muss das Wort eurikisch aussprechen, wenn er zu jemand den Befehl bringen soll, dass der First Mate ihn zu sehen wünsche, weil der Mann sonst gar nicht wüsste, was man von ihm will. Der Professor merkt nach kurzer Zeit gar nicht mehr, dass er die Worte eurikisch ausspricht, weil er sie nur in dieser Form hört und sie sich in dieser Form in sein Gedächtnis einprägen. Von den Vokalen bleibt nicht viel an richtiger Aussprache erhalten, aber von den Konsonanten bleibt genug übrig, um das Wort nach einigem Hinhören doch zu verstehen. Dadurch bleibt die Sprache immer englisch in ihrem Skelett und kann auf jedes andere Schiff übertragen werden. Gäbe es keine Buchdruckerkunst, so würde es so viele ganz und gar selbstständige Sprachen geben, wie es Dialekte gibt. Hätten die Amerikaner nicht die gleiche Schriftsprache wie die Engländer, würde heute die Sprache der beiden Völker weiter verschieden sein als die Sprache der Holländer und der Deutschen. Der Seemann ist, soweit Sprache in Frage kommt, nie verlegen. An welche Küste er auch geworfen werden mag, er kann sich zurechtfinden und kann sich verständlich machen. Und wer eine Eurike überwinden und überleben kann, den kann nichts mehr in Schrecken versetzen. Für ihn ist nichts unmöglich. 36. Stanislav wurde nur von mir und den Heizern Stanislav oder Lawski gerufen. Alle übrigen, auch die Offiziere und Ingenieure, riefen ihn Pole, manche Polak. Die Mehrzahl der Leute wurde nach ihrer Nationalität gerufen. Hey Spanier oder Russ oder Holländer! Und das war ein ironischer Witz des Schicksals. Ihre Nation verleugnete sie und stieß sie von sich. Auf der Eurike war ihre Nation ihre ganze Persönlichkeit. Jeder, der auf einem Schiff angezeichnet werden soll, wird zum Konsul gebracht, zum Konsul jenes Staates, unter dessen Flagge das Schiff fährt. Der Konsul hat die Anmusterung zu bestätigen und zu registrieren. Er prüft die Papiere des Seemanns und wenn ihm die Papiere nicht gefallen, verweigert er die Registrierung und der Mann kann nicht mustern. Die Anmusterung vor dem Konsul muss im Hafen erfolgen, ehe der Mann seine Arbeit beginnt. Eurike hätte auf diese Art nie einen Mann bekommen, vielleicht nicht einmal Ingenieure und Offiziere. Denn wer mit seinen Papieren in Ordnung war, ging der Eurike in weitem Bogen aus dem Wege. Die Eurike verdarb die besten Papiere eines Mannes. Und ein Mann, der von der Eurike abzeichnete, hatte ein oder zwei Jahre, drei Viertel und halbe Euriken erst zu fahren, ehe er sich wieder beim Skipper eines ehrlichen Schiffes sehen lassen konnte, falls er überhaupt je auf eine Dreiviertel-Eurike kommen konnte. Denn selbst da war der Skipper misstrauisch. Auf der Eurike haben Sie gefahren. Wo werden Sie denn verlangt? Was haben Sie denn ausgefressen? Das fragt der Skipper. Und der Mann antwortet, ich konnte kein anderes Schiff kriegen und nahm deshalb die Eurike für eine Reise. Ich will keine Scherereien haben mit der Polizei oder mit den Konsuln. Ich möchte nicht gern, dass es heißt, auf meinem Schiff haben Sie unter der Mannschaft einen Raubmörder verhaftet, der in Buenos Aires verlangt wird, sagt der Skipper darauf. Aber Skipper, wie können Sie denn das sagen? Ich bin ein durchaus ehrlicher Mann. Ja, ja, aber von der Eurike. Ich kann doch nicht von Ihnen fordern, dass Sie mir von allen Ländern der Erde ein polizeiliches Leumundszeugnis beibringen, nicht älter als 4 Wochen. Da haben Sie 2 Gulden für ein gutes Abendessen. Aber Anmusterung? Ich möchte doch lieber nicht das Risiko übernehmen. Vielleicht kriegen Sie ein anderes Schiff. Liegen ja eine Masse hier. Gehen Sie mal zu dem Italiener da drüben. Kann sein, er nimmt es nicht so hart.